Zu meiner Verwunderung fehlte nun von der verbliebenen Summe eine Banknote von 100 Rubel. Bitte überlegen Sie es sich. Andrej Semjonowitsch kann ich in keinem Falle verdächtigen. Ich würde mich schon dieses Gedankens schämen. Bei der Berechnung konnte ich mich auch nicht irren, denn einen Augenblick vor Ihrem Kommen hatte ich alles nachgezählt und die Summe stimmte. Sie müssen selbst zugeben, dass wenn ich Ihre Verlegenheit, Ihre Eile wegzugehen und den Umstand bedenke, dass Sie die Hände eine Weile auf dem Tisch hatten, und wenn ich schließlich Ihre gesellschaftliche Stellung und die dazugehörenden Gewohnheiten in Betracht ziehe, ich sozusagen zu meinem Entsetzen und gegen meinen Willen gezwungen bin, bei diesem Verdacht zu bleiben, der sicher grausam, aber gerechtfertigt ist. Ich füge hinzu und wiederhole, dass ich trotz meiner ganzen unwiderlegbaren Überzeugung vollkommen verstehe, dass in meiner jetzigen Beschuldigung dennoch ein gewisses Risiko für mich liegt. Aber wie Sie sehen, habe ich trotzdem nicht davon Abstand genommen. Ich halte daran fest und will Ihnen auch sagen, warum. Einzig und allein, meine Dame, wegen Ihrer tiefen Undankbarkeit. Wie? Ich bitte Sie im Interesse Ihrer armen Verwandten zu mir. Ich übergebe Ihnen eine meinen Kräften entsprechende Gabe von 10 Rubel und Sie danken es mir gleich darauf, auf der Stelle, mit dieser Handlung. Nein, das ist nicht schön. Sie haben eine Lektion verdient. Denken Sie nach. Ich bitte Sie als Ihr aufrichtiger Freund, denn einen besseren Freund können Sie in diesem Augenblick nicht haben. Überlegen Sie. Andernfalls werde ich unerbittlich sein. Nun, also? »Ich habe nichts von Ihnen genommen«, flüsterte Sonja entsetzt. »Sie gaben mir 10 Rubel. Hier sind sie. Bitte, nehmen Sie sie wieder.« Sonja zog ihr Taschentuch aus der Tasche hervor, suchte den Knoten, löste ihn, nahm einen 10-Rubelschein heraus und hielt ihn Luschin hin. »Und die übrigen 100 Rubel wollen Sie nicht zugeben?« fragte er vorwurfsvoll und eindringlich, ohne den 10-Rubelschein entgegenzunehmen. Sonja blickte sich um. Alle schauten sie mit so schrecklichen, strengen, spöttischen und hasserfüllten Gesichtern an. Sie blickte Raskolnikow an, der stand mit verschränkten Armen an der Wand und sah sie mit brennendem Blick an. »Oh Gott«, entrang es sich Sonja. »Amalia Iwanowna, man wird die Polizei benachrichtigen müssen. Und darum bitte ich Sie höflichst, zunächst nach dem Hausmeister zu schicken«, sagte Luschin leise und sogar freundlich. »Gott, der Barmherzige! Ich wusste doch, dass sie stiehlt!« Amalia Iwanowna schlug die Hände zusammen. »Sie wussten es?« griff Luschin das Wort auf. »Also hatten Sie auch früher gewisse Gründe, so etwas zu glauben. Ich bitte Sie, verehrteste Amalia Iwanowna, sich an Ihre Worte zu erinnern, die übrigens in Gegenwart von Zeugen ausgesprochen sind.«